Das Halle-Magazin auf Radio Korax. Ihr habt eingeschaltet zum Wiederhall bei Radio Korax und in unserer heutigen Sendung haben wir uns mit Themen beschäftigt, über die wir uns alle gerade Gedanken machen. Wir finden nämlich, Wohnen ist ein Grundrecht und trotzdem sind viele Menschen von Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit betroffen. Wir haben uns gefragt, wie geht es denn aktuell den wohnungslosen und obdachlosen Menschen in Halle und was tut die Stadt dafür, ihre Lage zu verbessern? Dann haben wir uns noch gefragt, wir alle handarbeiten gerne in unserer Freizeit, am liebsten mit Friends, mit einer Tasse Tee, zu Hause auf dem Sofa und plauschen über Gott und die Welt, über alles. Und wir haben uns gefragt, warum diese Räume so wichtig sind und wie politisch Handarbeiten sein kann. Danach beschäftigen wir uns noch damit, wie schließen wir eigentlich Freundinnenschaften, wie halten und verbessern wir sie über die Zeit und warum fällt es manchen Leuten schwer, neue Freundinnenschaften im höheren Alter zu schließen. Zu allen diesen Themen führen wir Gespräche mit ExpertInnen, engagierten Menschen und CraftivistInnen. Jetzt hört ihr zum Einstieg She's the One von Saint Etienne. Das Thema Obdachlosigkeit oder Wohnungslosigkeit liegt bei Radio Korax immer mal wieder auf dem Tisch. Zuletzt im September zum Tag der Wohnungslosen. Da fand ein Aktionstag im Stadthaus und auf dem Marktplatz statt. Politik in die Pflicht nehmen, Wohnungsnot beenden war der Titel der Veranstaltung. Und ich wollte herausfinden, wie es den Obdach- und Wohnungslosen Menschen in Halle aktuell geht und habe dazu Andreas Hemming zu einem Gespräch eingeladen. Er ist Sozialarbeiter bei der Stadtmission, Mitarbeiter bei dem Projekt Hallische Hilfelotsen und damit nah an Menschen dran, die von Wohnungs- und Obdachlosigkeit betroffen sind. Ich habe ihn gefragt, welche Herausforderungen er für wohnungslose und obdachlose Menschen in Halle aktuell besonders wahrnimmt. Das Wetter. Es wird kälter.

Das war ein Song von der Band Okimoki. Johanna, wann hast du das letzte Mal Handarbeit betrieben? Das letzte Mal tatsächlich, glaube ich, vor ein paar Tagen. Ich habe was für meine kleine Nichte gestickt. Aber ich habe tatsächlich auch regelmäßig mit meiner ehemaligen Mitbewohnerin Abende gemacht, wo wir auf der Couch zusammen genäht oder gestickt haben und Serien geglotzt haben. Und es war für uns immer der Moment, wo wir so über unsere Woche geredet haben, wie es uns gerade geht und einfach so ein bisschen uns ausquatschen konnten. Sehr sweet. Diese Stimmung kenne ich auch. Beim Handarbeiten kann man einfach sehr gut zusammen Zeit verbringen, ohne so zu viel soziale Energie aufwenden zu müssen. Ja, und wir haben uns auch die Frage gestellt, was in diesen Räumen, in denen Handarbeit gemacht wird, sonst noch so entstehen kann an politischen oder nachhaltigen Projekten. Und genau aus diesem Grund spreche ich gleich mit Frieda Feld. Frieda hat dieses Jahr den ersten Düsseldorfer Zukunftspreis gewonnen mit ihrer Idee, die Wolle der Schafe, die am Rhein grasen, zu Garn zu machen. Vor ein paar Jahren hat sie sich gefragt, was mit der Wolle dieser Düsseldorfer Schafe eigentlich passiert und hat aus dieser Idee heraus ihr Unternehmen Rural Yarn gegründet. Sie kauft die Wolle für einen fairen Preis dem Schäfer ab, verarbeitet und spinnt die Wolle zu Garn, die sich dann Kundinnen kaufen können. Ihr Ansatz ist nicht nur total nachhaltig und unterstützt die Biodiversität am Rhein, sondern setzt auch auf lokale Lieferketten, die Produktionswege des Garns kurz halten. Frieda, was war dein erster Kontakt mit dem Material Wolle eigentlich? Also mein erster Kontakt mit Wolle war mit Sicherheit ganz, ganz früh. Ich habe schon mit 6 angefangen zu stricken. Damals war mir das aber noch nicht so wichtig, ob es Wolle ist, weil das einfach nicht so eine große Rolle gespielt hat. Ich habe aber irgendwann, als ich dann wirklich viel und intensiv gestrickt habe, gemerkt, dass es einfach mehr Spaß macht, mit schönen Materialien zu handarbeiten, weil man ja auch sehr viel Zeit damit verbringt, ne? Ja, und ich glaube, dann war mein erster Kontakt, würde ich sagen, wahrscheinlich so mit, meine bewusste Entscheidung, mich für Wolle zu entscheiden, würde ich sagen, war so Mitte 20, würde ich sagen. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz auf dein Projekt ein. Du kaufst die Wolle von den Rheinschafen, sozusagen, die geschoren werden, und spinnst daraus eigenes Garn und verkaufst das lokal. Wie bist du auf genau diese Rheinschafe gekommen? Ich wohne jetzt seit 25 Jahren in Düsseldorf und die gehören hier so zum Stadtbild, ne? Die stehen am Rheinufer und man guckt da immer so drauf und geht da dran spazieren und man kennt die halt einfach. Aber ich habe mich auch nicht so viel damit beschäftigt, dass die ja tatsächlich auch jedes Jahr Wolle abwerfen, bis ich angefangen habe zu spinnen. Und dann fängt man noch mehr an, sich mit Material zu beschäftigen und wo es herkommt und wo man es auch herbekommt. Ja, dann stehen halt so 500 Schafe und dann habe ich mir halt die Frage gestellt, da steht sehr viel Spinnfutter rum, kann ich das vielleicht haben und vielleicht will das jemand anders auch haben. Ja, und dann habe ich die Stadt kontaktiert und die haben mir Kontakt zum Schäfer hergestellt. Ja, und the rest is history, wie man so schön sagt. Und wann ist aus diesem Hobby zu spinnen oder diesem Kontakt mit dem Material und der Passion dafür vielleicht auch dein Wunsch entstanden, ein Unternehmen zu gründen oder das professionell umzusetzen? Eigentlich sofort, weil wir über Mengen reden, die man nicht zu Hause verarbeiten kann. Also ich habe, als ich mit dem Schäfer gesprochen habe, hat er mir gesagt, wie viel Wolle er hat. Das waren so knapp 2 Tonnen damals, glaube ich. Und das ist natürlich nichts, was ich hier zu Hause in der Badewanne waschen und verspinnen kann. Also ich nehme natürlich immer mal was mit nach Hause, ne, für die persönliche, also fürs persönliche Vergnügen. Aber ich lasse das natürlich in einer Spinnerei verspinnen. Wie gesagt, wir reden über Mengen, die sind für mich jetzt nicht in Handarbeit zu erzeugen. Aber als ich das in den ersten 2 Jahren gemacht habe, war das also sehr, sehr anstrengend erstmal, aber auch super, wie sagt man denn, rewarding auf Deutsch. Ja, also es hat halt sehr viel Spaß gemacht, weil immer, wenn man wieder so ein neues Schafvlies aus dem Wollvlies, aus diesem Sack zieht und das hinlegt und dann ist das, weiß ich nicht, hat eine ganz tolle Farbe oder fühlt sich total weich an oder hat so eine ganz spezielle Kräuselung oder so. Da habe ich mich halt jedes Mal total drüber gefreut, weil das so viel, auch so viel Vielfalt in sich da vereint hat. Ja, und dann konnte ich den ganzen Tag in meinem Lieblingsmaterial rumfummeln. Ich habe natürlich gestunken wie ein Schaf, ne, weil man ja komplett von oben bis unten dann voller Lanolin und, naja, was Schafe sonst noch so mit sich rumtragen ist. Aber es hat total viel Spaß gemacht. Und man hat sehr gepflegte Hände, weil dieses Lanolin, dieses Wollfett, das ist sehr gut für die Haut. Du hast ja jetzt auch diesen Zukunftspreis in Düsseldorf gewonnen. Das bedeutet, offensichtlich wird dein Projekt ja von den Menschen in Düsseldorf auch sehr gut angenommen. Wieso glaubst du, hast du da so einen Nerv getroffen oder was für Feedback bekommst du von den Menschen, die auf dein Projekt aufmerksam werden? Ja, das ist eine total gute Frage. Das kann ich auch noch nicht so ganz greifen. Die anderen Projekte waren ja auch richtig gut. Der Zukunftspreis stand dieses Jahr ja unter dem Motto der Biodiversität. Und die Schafe machen ja mit ihrer Landschaftspflege, also helfen ja die Biodiversität aufrechtzuerhalten. Das heißt, man fährt da nicht mit Maschinen über den Deich und zerstört jedes Kleinstlebewesen im Boden durch Verdichtung, sondern die treten ja einfach den Deich so ein bisschen fest und fressen das so ab. Ich glaube, dass man grundsätzlich wahrscheinlich als Mensch und als empathisches Wesen also so eine Beziehung zu diesen Tieren hat, vor allen Dingen, wenn man in Düsseldorf lebt. Und viele haben mir auch gesagt, dass sie die Idee so gut finden. Also dass es eigentlich so naheliegend ist, das zu verarbeiten, aber dass ja offensichtlich noch keiner drauf gekommen ist. Was natürlich nicht ganz stimmt, weil die Wolle wurde natürlich vorher auch verkauft, aber die geht dann nach Asien irgendwo, wo man sie billig, also wo die Löhne niedrig sind, wo man sie billig weiterverarbeiten kann. Aber das ist ja, es wird hier als minderwertiger Rohstoff quasi behandelt, obwohl er das überhaupt nicht ist. Nur weil es nicht so weich ist wie Kaschmir oder, weiß nicht, australische Merino. Und ich glaube, einfach dieses Echte und dieses Ehrliche, das steht hier vor der Tür, ich kenne die Schafe, ich weiß, wie es denen geht, ne, die sind das ganze Jahr draußen, das ist jetzt keine Massentierhaltung oder so, das kann man mit gutem Gewissen kaufen und unterstützt dabei quasi auch noch einen Umweltaspekt. Das ist, glaube ich, was einfach ja ganz gut ankommt. Wie siehst du denn, dass die Textilindustrie sich gerade verändert oder sich hoffentlich eventuell verändert in Bezug auf Nachhaltigkeit? Also ich muss sagen, über die Textilindustrie kann ich nicht so viel sagen. Da stecke ich nicht so tief drin. Ich kann sagen, dass im Bereich Handarbeiten das auf jeden Fall voll das Thema ist. Meine Spinnerei meldet mir auch zurück, dass es halt immer mehr Anfragen gibt von regionalen Wollen, also dass Leute regionale Wolle verspinnen lassen wollen, was mich natürlich total freut. Ich kenne persönlich auch ein paar, die das eigentlich genau das Gleiche gemacht haben wie ich und auch welche, die das schon vor mir gemacht haben. Und wir müssen uns eigentlich alle viel besser vernetzen, damit man das auch mal mitbekommt. Jetzt habe ich natürlich relativ viel Aufmerksamkeit, zumindest hier in der Umgebung, durch diesen Preis auch bekommen, was ich super finde. Aber mir geht es ja nicht um Aufmerksamkeit für mich, sondern eigentlich um dieses Materialbewusstsein. Wir haben hier einen tollen Rohstoff, der wächst vor der Haustür und wir entsorgen den eigentlich einfach. Hast du das Gefühl, dass du eine politische Position innehast in dieser Branche oder dass Handarbeit an sich politischer wird momentan? Ach, ich würde es mir wünschen. Also grundsätzlich hat natürlich die Handarbeitsszene die gleichen politischen Probleme wie alle anderen auch, ne? Also das ist ja eigentlich nur ein kleiner Ausschnitt der Gesellschaft, sehr weiblich geprägter Ausschnitt der Gesellschaft. Das ist sehr weiß, das ist zum Beispiel auch so ein Ding. Ich glaube, dass mittlerweile auch Handarbeiten dadurch, dass es eine starke Vernetzung gibt, also sehr viel, also es gibt ja so eine richtige Community und das ist für mich auch ein großer Aspekt am Handarbeiten. Das ist nicht mehr so ein alleine zu Hause Hobby, sondern es gibt super viel Vernetzung zwischen den Leuten und mittlerweile durchs Internet natürlich auch einfach ganz viele Möglichkeiten, auch Garne zu beziehen oder Anleitungen von Designerinnen zu kaufen. Und durch diese Vernetzung, diese Community, gibt's auch mehr Austausch über politische Themen und auch mehr Statements, ne? Also es gab zum Beispiel letztes Jahr so ein Motto in der Handarbeitsszene, rechts wird nur gestrickt, also als Zeichen für Leute, wir möchten eigentlich diesen Rechtsruck nicht und wenn es rechts sein muss, dann bitte nur rechte Maschen. Ja, und dass alles andere nicht in Frage kommt. Es gibt auch sehr, sehr viele andere politische Designerinnen zum Beispiel und die erleben, glaube ich, gerade einen Aufschwung und das finde ich gut so. Kennst du diesen Trend, Tradwives? Wie siehst du das in der Wollszene? Gibt es Menschen, die sich da vielleicht auch eher in einem traditionelleren Rollenbild verorten würden? Die gibt es sicherlich, aber eigentlich ist es Nerdtum, ne? Also man nerdet sich so richtig in so ein Thema rein und will so ganz wirklich alles bis zum Schluss verstanden haben und den ganzen Prozess überblicken und in der Hand haben. Ich glaube, ich kann über mich sehr sicher sagen, dass ich keine Tradwife bin und diese Bewegung natürlich auch wirklich in keinster Form unterstütze. Aber trotzdem backe ich super gerne Brot und ich setze sogar meinen Sauerteig, also wenn ich keinen habe, setze ich mir selber einen an. Und wenn ich mir einen Pulli stricke, dann kann ich zu einem Schaf gehen und das nackig machen und hinterher mir einen Pulli machen. Aber das macht mich nicht zu einer Tradwife. Und ich finde das auch nicht besonders konservativ. Ich glaube, das ist genau das Gleiche wie wenn, weiß ich nicht, ich benutze ein paar Klischees, Männer sich in Autos reinnörden oder in Technik, nur halt eben auf diesem ja, Material- oder Handarbeitslevel. Es gibt ja auch unfassbare Stricktechniken, so wahnsinnig kompliziert und ja, also da, wo man so viel Kompetenz und so viel Übung für braucht, das ist für mich aber eher Nerdtum. Was erhoffst du dir denn noch für die Zukunft von deinem Business? Das wurde ich neulich schon mal gefragt und da habe ich nicht so richtig eine Antwort drauf, weil ich das ja alles nicht geplant habe und seitdem mache ich das einfach so, wie, ich sage immer, wie mir das Universum das vor die Füße wirft. Ich gucke einfach, also ich bin einfach offen und gucke, was es für Optionen gibt, was für Möglichkeiten gibt, welche Ideen ich habe, welche Ideen andere haben. Ich bin natürlich viel im Austausch. Ich bekomme super viel nettes Feedback von Kundinnen und damit meine ich nicht, du machst das toll, sondern oh, ich würde mir auch mal so und so ein Garn wünschen oder hast du schon mal drüber nachgedacht, weiß nicht, Pulli stricken zu lassen. Also ich hatte zum Beispiel eine Anfrage von der Stadt Düsseldorf, ob man nicht fertig gestrickte Teile als Souvenirs irgendwo anbieten könnte. Ist natürlich alles nicht so einfach, weil Stricken 100 Jahre dauert. Und man die Sachen dann wahnsinnig teuer machen müsste, wenn es handgestrickt ist. Aber so diese Ideen, das lasse ich eben alles so ein bisschen reifen und dann gucke ich, was so passiert. Aber ich würde mir natürlich wünschen, also ich mache das ja jetzt seit ungefähr einem Jahr und konnte jetzt gerade oder werde jetzt gerade den Kleinunternehmerstatus verlassen müssen. Das heißt, es gibt Wachstum, das finde ich gut. Und mir würde es einfach reichen, wenn ich davon einfach meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Und dann der Rest ist dann einfach mein persönlicher Spaß und meine persönliche Freude. Das war Frieda Feld, die mit ihrem Business Rural Yarn Wolle von lokalen Düsseldorfer Schafen nutzt, um faire und nachhaltige Wolle zu produzieren. Diese Düsseldorfer Rheinschafe würde ich jetzt auch am allerliebsten einfach streicheln. Und jetzt kommt der Song Sentimental von Bibi Tricks. Daddy, we about to be rich, baby. Rich kid made it. También me daría tirria. Te tengo que dar unas noticias, siéntete en la silla. Cuando te lo diga te vas a volver amarilla. En verdad era una broma, no tengo nada que decirte, tía. En verdad sí tengo algo que decirle, pero mejor se lo digo otro día. En verdad mejor si no le digo nada, a ver si me pilla. Si no me preguntas no te respondo, esa es mi filosofía. A veces contemplo ser stripper y tener mi propia taquilla. Si me conoces seguro que se pilla. Yo le digo, baby, no sé cocinar ni una tortilla. El cheating solo cuenta si te pillan. No cuenta, no cuenta, si está vacía. ¿Qué coño tu madre me tiene que hacer un bizum? ¿No tienes 3 euros en tu tarjeta? Tienes 23 y no tienes ni pa' un kebab. Madre mía, o sea, estoy bloqueada del globo y el B&B. Igualmente esas niñas wanna be like me. No me hagas fotos en el party, te tengo que cobrar un fee. No sé qué me ven, soy una hija de puta. En verdad creo que por eso les gusta. Mi toto sabe a fruta. Estás tan salty. Échale un poco de azúcar. Es que dizque soy super sweet, pero eso es mentira. Tengo superpoderes, como que soy Akira. Si no hace dinero no me motiva. Oye, me cae fatal tu piba. Estoy bloqueada del globo y el B&B. Igualmente esas niñas wanna be like me. No me hagas fotos en el party, te tengo que cobrar un fee. No sé qué me ven, soy una hija de puta. En verdad creo que por eso les gusta. Mi toto sabe a fruta. Mira cómo disfruto. Wenn ich darüber nachdenke, wie ich meine Emotionen verarbeite, vor allem Wut, dann mache ich das meistens durch Schreien oder in meinen Kissenboxen. Aber ich rede jetzt mit Daphne, die eine andere Möglichkeit gefunden hat, ein Ventil für ihre Wut zu finden. Daphne ist Studierende im Kommunikationsdesign an der Burg-Giebichenstein-Kunsthochschule hier in Halle. Für sie spielt Handarbeit eine wichtige Rolle persönlich, aber auch in ihrem Hauptprojekt. Vor einigen Semestern hat sie sich mit der Frage beschäftigt, wie Wut und Handarbeit zusammenhängen. Sie hat sich auch gefragt, welche Räume Handarbeit schafft, aus einer queer-feministischen Perspektive. Und ihre Publikation zu dem Thema heißt Anger and Threads, also Wut und Fäden. Wie hast du die Verknüpfung hergestellt zu Handarbeit und Wut? Ich glaube, erstmal war das so ein sehr persönliches Gefühl. Ich setze mich schon schon einfach mit meinen Gefühlen auseinander, oft und viel, und habe gemerkt, so mit meiner Wut habe ich mich noch nicht so viel auseinandergesetzt, aber ich spüre sie oft und irgendwo muss sie ja hin. Und genau, irgendwie habe ich festgestellt, dass wie andere Gefühle auch, und vor allem, ich glaube, negative Gefühle mit in dieses Handarbeiten auch reinfließen, oder dass so ein Ventil für mich ist, irgendwie Gefühle auszudrücken oder zu verarbeiten. Und wieso findest du, dass Handarbeit gerade sich als dieses Ventil eignet? Es schafft einfach für mich so einen Moment von, oh, ich kann gerade irgendwie so mein Nervensystem beruhigt sich dann wieder, oder es erfordert eine gewisse Konzentration, die für mich auf jeden Fall gut funktioniert in solchen Momenten. Hast du auch versucht, dich während deines Projektes mit anderen Leuten darüber auszutauschen? Hast du dich mal in so eine Strickgruppe gesetzt oder gemeinschaftlich mit anderen Leuten Handarbeit gemacht? Ich habe auf jeden Fall mit vielen Leuten darüber gesprochen und dann mit zwei Kommilitonen, die auch sich so mit Wut und Zorn beschäftigt haben, einen Workshop gemacht, da mit anderen Flinter-Personen zusammen gestickt und genäht. Da ging es dann, also wir hatten Stoffe dabei und viele Fäden und haben Patches zusammen genäht. Und das war sehr schön, weil es irgendwie dann so einen Moment gab von, wir sitzen zusammen und ragen über das Patriarchat, genau, und stickt irgendwelche Sprüche auf Patches. Das war sehr schön. Und ich glaube, das ist auch auf jeden Fall einer der Aspekte an Handarbeit, der schon immer so ein feministischer Aspekt ist, weil auch vor Jahrhunderten Frauen zusammen in Bäumen saßen, am Webrahmen oder irgendwie gestickt haben, und das ein Raum ohne Cis-Männer war, in dem sie sich unterhalten konnten und eine Möglichkeit hatten, auch ihre Wut über patriarchale Missstände zu äußern. In deiner Recherche bist du ja bestimmt auch auf Projekte oder Personen gekommen, die auch schon zu diesem Thema recherchiert haben. Sind dir da so ein paar Themen aufgefallen, die dich nachhaltig beschäftigt haben? Ja, voll. Also vielleicht fange ich mal weiter zurück in der Vergangenheit an. Also ich habe einen Text gelesen, da wurde darüber geschrieben, dass während der Französischen Revolution, also auch schon vor vielen, vielen Jahren, die sogenannte Tricoteuse, das waren strickende Frauen, die haben sich während der Hinrichtungen auf diese Guillotine-Plattform gesetzt und schweigend gestrickt als Form des Protests. Das fand ich sehr spannend. Und solche Aktionen gibt es immer noch, vor allem unter dem Begriff Craftivism. Genau, dass sich einfach Leute in der Öffentlichkeit treffen und stricken oder häkeln und damit Protest ausüben. Und dann geht es irgendwie auch gar nicht so ums Ergebnis. Also es geht nicht darum, dass jetzt irgendwie ein schönes Spitzendeckchen dabei rauskommt, sondern um diese Verbindung, die Handarbeit schaffen kann. Da gibt es auch einen tollen Artikel von Daniel Fountain, heißt der. Und der Artikel heißt Survival of the Knittist und beschreibt die Möglichkeiten von Handarbeiten, sich irgendwie so eigene Welten zu schaffen, wenn es auch gemeinsam passiert, aber ich glaube auch so im Einzelnen. Und er beschreibt es auch so als eine sehr queer-feministische Praxis. Genau, dass durch irgendwie das eigene Aussuchen von Material und Art und Weise, damit umzugehen und was daraus entsteht, dass man sich ja irgendwie eine Identität handarbeiten kann. Oder, also er schreibt, as in crafting an identity or crafting a community and crafting of the self. Und ja, das ist mir auf jeden Fall sehr hängen geblieben. Hast du das Gefühl, dass du jetzt nach der Auseinandersetzung mit Wut und Fäden auch mehr Craftivistin geworden bist? vielleicht schon, aber ich glaube, es fällt mir vor allem irgendwie mehr auf, und treffe mich seit einer Weile mit zwei Freundinnen öfter zum gemeinsamen Stricken. Und was da halt irgendwie passiert ist, dass wir uns gegenseitig Sachen zeigen und voneinander lernen. Und das ist so ein schöner Aspekt davon. Und das ist halt auch wieder so ein, wir schaffen uns in einen Raum, in dem wir so zusammen an was arbeiten und sehr viel auch irgendwie ranten und gossipen. Und ich glaube, das tut sehr gut. Was für Räume würdest du dir denn vielleicht mehr wünschen? Vielleicht in der Öffentlichkeit oder im privaten Raum, um gemeinsam handarbeiten zu können oder sich gemeinsam austauschen zu können? Also was ich letztens gesehen habe, was ich ganz schön fand, war, dass es jetzt auch in Halle so ein gemeinsames Stricken im Kino gibt. Das fand ich sehr lustig, aber irgendwie auch schön. Also dass dann das Licht so ein bisschen angelassen wird und die Leute zum Stricken ins Kino gehen. Da ist aber irgendwie nicht so viel Austausch möglich. Und ansonsten denke ich, dass es vielleicht in irgendwie Vereinsräumen oder sowas oder in Kulturräumen im Allgemeinen das mehr geben könnte. Aber ich weiß, dass es auch an manchen Orten schon passiert. Und ich plane so ein bisschen selber. Ich bin Teil von dem Verein Carola Convoy in der Südlichen. Und ich habe schon länger die Idee, dort so ein- oder zweimal im Monat so ein gemeinsames Handarbeiten zu veranstalten. Vielleicht ist das jetzt der richtige Moment, das mal anzugehen. Das klingt tatsächlich ziemlich cool. Ich glaube, ich würde da auch hingehen. Okay. Juhu! Das war Daphne, eine Designstudentin, die sich in ihrem Semesterprojekt für mehr Austauschräume zum Ragen gegen das Patriarchat und gleichzeitig zum Handarbeiten eingesetzt hat. Sag mal, Emma, würdest du dich eigentlich in öffentlichen Räumen zum Handarbeiten treffen? Ja, auf jeden Fall. Das habe ich auch schon mal getan. Nämlich bei der Fashion Revolution Week gab es so Repair-Stände. Und das war total schön. Und ich habe da sogar für so einen alten Opi die Jacke geflickt. Und das war toll. Tatsächlich sprechen wir auch gleich im Anschluss mit Anna, die Fashion Revolution Week hier in Halle mitorganisiert hat. Jetzt aber kommt erstmal Worms von Ashniko. Toothpaste, I roll around in blue paint, thinking of new ways that I can self-sabotage. Oh well, it's too late, my host body mutates, my head spins, my neck breaks, I love a self-sabotage. Ooh, brand new day, got a brand new grin, got a colony of ants underneath my skin. My bones decay, now I'm gelatin. I swear I'm this parasite possessor. The world is burning, I got worms. Ja, die Welt brennt und die Fashion-Industrie ist einer der Verursacher dafür. Um das zu verhindern oder um da eine Änderung zu bringen, gibt es die Fashion Revolution Bewegung. Auch in Halle gibt es jährlich immer Ende April eine Fashion Revolution Week. Dort gibt es immer Workshops und Vorträge zum Thema Nachhaltigkeit und Fairness in der Fashion-Industrie. Anna Zeitler ist Koordinatorin von dieser Fashion Revolution Week in Halle und hat dieses Jahr am Markt eine Installation aufgebaut. Diese Installation bestand aus so großen Kleiderbergen, die so Höhlen ergeben haben, in die man reingehen konnte. Und ich habe sie gefragt, wie ihr diese Idee dazu kam. Die Idee kam aus eigentlich den Altkleidermassen, die mich sowieso beschäftigen und die uns alle, glaube ich, beschäftigen. Und die Idee war, wie können wir das eigentlich sichtbar machen, was in der Atacama-Wüste zum Beispiel überall rumliegt und an vielen anderen Orten. Und das war so der Ausgangspunkt, wo wir gesagt haben, das löst vielleicht aus, dass die Leute stoppen, die vielleicht sonst auch nicht stoppen würden. Und wir wollten gerne auch begehbare Räumlichkeiten, die so ein bisschen abgeschieden sind, dass man auch in Ruhe dort Workshops machen kann. Und so haben sich verschiedene gute Aspekte zusammengefügt. Und wie haben Personen auf diese Installation reagiert? Sehr ausdrucksstark, glaube ich, würde ich es beschreiben. Also es hat mit den Leuten eigentlich ein Stück weit schon das gemacht, was wir auch provozieren wollten. Also auch beim Aufbau schon sind ganz viele Leute, insbesondere ältere Personen, stehen geblieben und haben uns angesprochen, was wir da machen und ob man die Kleider nicht noch anziehen kann und warum macht ihr das und das ist doch schade um die ganzen guten Kleidungsstücke und so. Also man hat so richtig gemerkt, die Leute hat das bewegt, schon auch beim ganzen Aufbau und auch während die Installation dann gestanden hat, auch da hat es, glaube ich, viele beeindruckt. Ich finde es total spannend, dass du die alten Leute auch so nennst. Wie hat sich denn der Zugang zu Kleidung in den letzten Jahrzehnten verändert? Ich glaube, über die alten Leute merkt man das ganz gut. Also durch die Irritation und eigentlich gerade fast schon Empörung manchmal, daran finde ich, kann man ganz gut schon ablesen, wie sich das entwickelt hat. Also das heißt, das hat sich von einem sehr wertvollen Gebrauchsgut, was man vielleicht auch vererbt hat, was man repariert hat, was man umgearbeitet hat, ist es ja mittlerweile zu einem Verbrauchsgut geworden, was man kurz anzieht und dann auch schon wieder wegwirft, weil es entweder gar nicht so lange hält, weil die Modetrends super schnell sind und weil immer das nächste tolle Teil schon im Geschäft wartet und der Preis so verlockend, also wenn Dinge so wahnsinnig günstig sind und man sie so schnell auch bestellen kann, auch im Internet, dann ja, sieht man daran, wie eigentlich der Wertverfall der Kleidung stattgefunden hat. In den letzten 50, 60 Jahren ist es auf jeden Fall rapide abwärts gegangen sozusagen. Und da würde ich sagen, hat sich auf jeden Fall der Bezug zur Kleidung verändert und am Ende auch ja die Qualität der Kleidungsstücke, was man ja auch merkt bei der ganzen Altkleidersortierung, die danach kommt. Das heißt, alles, was wir wegwerfen, kommt ja in so einen Altkleidercontainer. Und wir sehen immer öfter, dass Altkleidersortierbetriebe Konkurs anmelden müssen oder insolvent gehen, einfach weil sich das Geschäft mit den Textilien nicht mehr lohnt, weil sie schlecht zu recyceln sind, weil ganz viel Kunstfasern verarbeitet werden, ganz viel Mischgewebe da drin ist, das bekommt man nicht mehr auseinander getrennt und dann produzieren wir einfach ganz viel Müll, wo keiner mehr weiß, wohin damit. Das heißt, da hat ein ganz starker Wandel stattgefunden. Also du hast ja jetzt gesagt, dass gar nicht alle Klamotten repariert werden können, aber ich möchte dich trotzdem fragen, weil neben den Altkleiderbergen waren ja auch Stände zum Reparieren. Ja. Ja, würdest du sagen, dass das Reparieren von Kleidung auch etwas Widerständiges ist? Ich würde denken, es ist auf jeden Fall eine Kulturtechnik, die neu erworben werden muss und die eine Art schon, ja, vielleicht ist es ein Aufbäumen dagegen, zu sagen, so nein, wir wollen aussteigen aus diesem immer schnelleren Kreislauf und immer mehr wegwerfen und immer wieder was Neues und so. Also da ist es schon eigentlich fast ein Statement zu sagen, ich repariere. Ob es jetzt revolutionär ist, ist die Frage. Das ist mir vielleicht ein bisschen zu doll, aber es ist auf jeden Fall nichts Selbstverständliches mehr und was absolut lohnend ist, es wieder aufleben zu lassen. Beim Losmachen e.V. engagierst du dich ja auch für soziale Teilhabe. Wie kann Fashion denn zu etwas werden, was auch Gemeinschaft fördert? Ich denke genau durch solche Anlässe tatsächlich. Also sich zu treffen, um gemeinsam Dinge zu reparieren, vielleicht zu gestalten, aber auch Wissen weiterzugeben, kann auf jeden Fall soziale Momente kreieren. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass vielleicht Menschen, die noch nicht so viel handwerkliche Expertise haben, auf Leute treffen, die sehr viel Expertise haben, aber die vielleicht eher alleine zu Hause sitzen würden und gerne ihr Wissen teilen möchten, wissen aber gar nicht wie und wo, gibt's, wenn wir Anlässe schaffen, quasi den eigentlich perfekten Moment zu sagen, einerseits schaffen wir Gemeinschaft und Austausch, Konversation und andere Menschen lernen Fertigkeiten. Das heißt, da funktioniert, glaube ich, oder passiert ganz viel gleichzeitig. Das Gute daran ist auch, dass es nicht darauf ankommt, wie viel Geld man im Geldbeutel hat oder welchen kulturellen oder soziokulturellen Hintergrund bringe ich mit. Vielleicht wie viel Deutschkenntnisse habe ich schon oder nicht. Das ist eigentlich alles dafür relativ irrelevant, weil wir relativ gut voneinander, also durch Zugucken lernen können und verstehen können, was der Arbeitsschritt ist. Das heißt, wir brauchen relativ wenig Sprache, weil wir durch unsere Körpersprache und durch die Arbeitsschritte total gut Wissen weitergeben können, aber auch ein Gefühl von Teilhabe miteinander schaffen können. Und glaubst du, dass sich daraus dann auch doch eine Fashion Revolution entwickeln könnte? Ich glaube, das ist schon die Ansage, mit der die Fashion Revolution global auch unterwegs ist. Also zu sagen, wie können wir wirklich einerseits im Kleinen ins Tun kommen und wie können wir aber dann, und das ist ein ganz wichtiger Schritt, vom Klein, ne, von wie repariere ich jetzt meinen Mottenpullover, wie kommen wir eigentlich dahin, dass wir wirklich politisch Entscheidungstragende auch zu Entscheidungen bewegen, damit sich wirklich systemisch etwas verändern kann. Wir ändern nur dann was, wenn die Leute merken, sie haben es in der Hand, Dinge mitzugestalten und dass wir die kritische Masse erreichen von Leuten, die sagen, wir wollen aber gerne, dass sich etwas ändert. Wir wollen gerne, dass sie den Reparaturbonus einführt. Wir wollen gerne, dass sie das Recht auf Reparatur umsetzt. Wir wollen gerne, dass es ein starkes Lieferkettengesetz gibt. Und wenn wir das schaffen, dann, dass wir genug politischen Druck sozusagen erzeugen können mit unseren Stimmen und mit unserem Handeln, dann, glaube ich, können wir wirklich was verändern und dann entsteht vielleicht auch wirklich eine Moderevolution. Meine letzte Frage wäre, ob du auch eine ultimative Zukunftsvision hast, also eine Art Utopie, was dann nach der Fashion Revolution kommen könnte. Ja, also die Utopie, ich würde sagen, ist, wenn man das jetzt auf Halle beschränken würde, dass ich vielleicht jetzt nicht für die ganze Welt, das wäre ein bisschen, finde ich, ein bisschen doll vielleicht, aber für Halle würde ich mir vorstellen, dass wir es schaffen, Stoffkreisläufe zu schließen. Das heißt, dass wir schaffen, dass wenn Menschen Kleidungsstücke abgeben, dass es vielleicht ein gutes System gibt, um zumindest Teile davon oder Großteile in einem gewissen Kreislauf zu halten. Und gleichzeitig wäre für mich auch eine Utopie, dass Menschen Shoppen nicht mehr als Hobby begreifen, sondern dass etwas Neues kaufen oder sich etwas anschaffen schon ein sehr bewusster Prozess ist und dass die Dinge, die man hat, dass man möglichst dann auch auf die vielleicht gut aufpasst, das heißt, die repariert und weitergibt und dass in der Stadt das auch sichtbar wird, dass in der Stadt Orte gibt, wo man sagt, da kann man zusammenkommen, da kann man zusammen reparieren, da kann man tauschen, da kann man werkeln und sticken und was auch immer vielleicht selber machen, wenn man darauf Lust hat. Und dass man es den Leuten einfacher macht, die nachhaltigere Entscheidung zu treffen. Und da wäre auch eine Utopie zu sagen, ich will mich nicht mehr entscheiden können dürfen, will ich Menschen ausbeuten für mein Kleidungsstück oder nicht. Das kann nicht die Entscheidung sein. Das heißt, meine Utopie wäre schon faire Löhne, faire Arbeitsbedingungen auf der ganzen Welt tatsächlich. Und dass wir die Ressourcen respektvoll benutzen und auch die planetaren Grenzen anerkennen, dass wir irgendwo hinkommen, wo wir uns als Teil der Welt verstehen und nicht als die Herrschenden der Welt, sondern dass wir mit dem Planeten, auf dem wir sind, dass wir damit respektvoll umgehen. Das war Anna Zeitler über die Fashion Revolution Week in Halle. Dieses Jahr unter dem Motto Halle repariert. Für alle, die Interesse haben mitzumachen, die Fashion Revolution Week Leute treffen sich gerade immer am 25. des Monats in der Bar Zweizimmer Küche Bar. Und jeder kann da einfach vorbeikommen und sich engagieren und vielleicht auch Teil von der Fashion Revolution Week 2026 werden. Vielleicht findet man da auch Freunde. That my best friend, she a real bad bitch, got her own money. She don't need no nigga on the dance floor. She had 2-3 drinks, now she twerking. She throw it out and come back in. That's my best friend, she a real bad bitch, drive her own car. She don't need no lift in a strip club. No, my girl gon' tip, now she twerking. She throw it out and come back in. Beep, beep. Is that my bestie in a tasty? Fresh blowout, skin on downtown. Oh, she ready. Bitch, you look good with a T at the end. I'm a hyper every time. Now my motherfucking friend. She been down since the jellies and the bobos. Now me stepping out the G and my nullos. When we pull up to the scene, they be filled with jealousy. If a bitch get finicky, she gon' bring the energy. I hit a phone with a T like, bitch, guess what? All the rich ass boys wanna fuck on us. I just ass sitting up, you could look, don't touch. And I'm back busting bands every time we link up. That my best friend, she a real bad bitch, got her own money. She don't need no nigga on the dance floor. She had 2-3 drinks, now she twerking. She throw it out and come back in. That's my best friend, she a real bad bitch, drive her own car. She don't need no lift in a strip club. Know my girl gon' tip. Now she twerking. She throw it out and come back in. Now my best friend, if you need a freak, I ain't dumb but motherfucker, she my Tweedledee. If she ride for me, she don't need a key. If you sideways, she straighten you with me to be. And she so bad that I just can't take that bitch nowhere. She off her fish, I said, mm-mm, don't go there. Bitch, break her back, she protect and attack. Get that strap, let them buckle. Foot on neck, give no air. Whole world wanna be us. Then my main bitch, she my day one. On my way, bitch, let you get drunk. To celebrate, cause we the baddest in the club. That my best friend, she a real bad bitch, got her own money. She don't need no nigga on the dance floor. She had 2-3 drinks, now she twerking. She throw it out and come back in. That's my best friend, she a real bad bitch, drive her own car. She don't need no lift in a strip club. Know my girl gon' tip, now she twerking. She throw it out and come back in. Ha. Best friend, you the baddest and you know it. Uh-oh, girl, I think our booty growing. Fuck it up in the mirror, hit them poses. Best friends and you motherfucking glowing. Best friends and your wrist is like it's frozen. Uh-oh, girl, I think our booty growing. Fuck it up in the mirror, hit them poses. Best friend, you my motherfucking soulmate. Eine gute Freundschaft macht für mich aus, dass ich mich bei der Person wohlfühle, Loyalität, Ehrlichkeit. Emotionale Bindung. Fürsorge. Dass man füreinander da ist, dass man einfach immer eine schöne Zeit verbringen kann. Und tatsächlich passt die Frage gerade sehr gut, weil ich gerade zur Hochzeitsfeier von einem meiner besten Freunde gehe, mit dem ich schon seit dem Kindergarten befreundet bin. Eine gute Freundschaft ist für mich, dass man sich so regelmäßig trifft, dass man sich alles erzählen kann und dass man halt auch keine Hemmschwellen hat und keine Tabuthemen. Rücksichtsnahme sollte für das ganze Leben erhalten bleiben. Die meisten Freunde, die ich habe, sind ziemlich genau in meinem Alter, würde ich sagen. Die Altersspanne, 18, 19, 20 Jahre alt bis 75, 80, doch. Also bei mir ist es so, ich bin jetzt 20 und meine meisten Freunde sind jetzt so Mitte 20. Ich habe aber auch viele, die sind so Anfang 30 oder Ende 20 oder Mitte 30. Also bei mir ist die Spanne schon eher so plus 10 Jahre. Wo ich sie kennengelernt habe, überwiegend in der Uni. Tatsächlich in der Schule. Teilweise auch in der Klapse. Ja, im Lockdown. Wo lernt man sonst im Lockdown Leute kennen? Auf Arbeit viel und dann halt auch einfach mal so, wenn man hier Kaffee trinken geht. Tatsächlich sind dadurch auch Freundschaften entstanden. Sich angenommen fühlen, sich verstanden fühlen, sich geborgen fühlen. Wer wünscht sich das nicht? Und wer gibt uns das Gefühl? Die meisten von uns würden sagen, dass das Freunde sind. Dumm nur, wenn man keine Freunde hat. Was macht man da? Wir fanden, dass es irgendwie wichtig ist, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil wenn man irgendwie dann das Gefühl hat, man hat zu wenige Freunde, ist das irgendwie schon fast nicht zu spät, aber da muss man irgendwie auf jeden Fall wesentlich mehr Aufwand betreiben, um neue Freundschaften zu schließen. Und deswegen haben wir Herrn Dr. Krüger dazu befragt, der ist Psychotherapeut und Buchautor, der sich eben als Psychotherapeut sowieso mit zwischenmenschlichen Beziehungen beschäftigt und unter anderem auch mit Freundschaft. Und von ihm wollte ich aber als erstes wissen, welchen Stellen Freundschaft für ihn persönlich hat? Na, Freundschaften haben in meinem Leben immer eine riesige Rolle gespielt. Ich habe, als ich jünger war, der Verlässlichkeit der Liebe nicht ganz getraut. Aber Freundschaften, das war immer für mich eigentlich die Stabilität des Lebens. Also Freundschaften, das war für mich der wichtigste Teil, was nahe Beziehungen anbetrifft. Wir haben vorhin, also heute Nachmittag, Passanten auf der Straße gefragt, was für Sie denn eine gute Freundschaft ausmacht. Und vielen fiel es tatsächlich sehr schwer. Haben Sie da eine Definition, die für Sie gilt? Na, zunächst einmal, wir unterscheiden ja zwischen den Alltagsfreundschaften und den Herzensfreundschaften. Mhm. Und bei den Herzensfreundschaften kann man sagen, dass zwei Voraussetzungen immer da sind. Das eine ist, dass wir uns absolut verstanden fühlen, dass wir möglichst alles erzählen können, dass wir auch die Situationen erzählen können, die uns peinlich sind, die wir normalerweise verbergen. Das andere ist eine Verlässlichkeit, dass man weiß, man kann sich auf die Freunde auch in Zeiten, die schwierig sind, verlassen. Marlene Dietrich hat mal gesagt, gute Freunde kann man notfalls mitten in der Nacht anrufen. Aber die eine Art von Freundschaft muss ja die andere nicht ausschließen. Na, die Frage ist immer, was können wir anderen erzählen? Es ist die Frage der Intimität. Nämlich, nehmen wir mal an, Sie sind lange verheiratet und die Ehe ist schlecht und man hat manchmal den Gedanken, fremd zu gehen. Wem würde man das erzählen? Oder wir bekommen vom Arzt eine Diagnose, dass wir wahrscheinlich Krebs haben. Wen ruft man dann sofort an und weiß, dem kann ich das zumuten? Und wem kann ich erzählen, dass ich gerade 10 Millionen im Lotto gewonnen habe und der Betreffende freut sich und will nichts abhaben? Also es gibt oftmals im Leben ganz konkrete Fragen, wo ich weiß, das kann ich den Betreffenden zumuten, das kann ich erwarten. Und das sind eigentlich nur die wirklich die Herzensfreundschaften, wo ich weiß, dass eine Vertrautheit da ist und wo ich weiß, dass die Betreffenden mir sehr wohlgesonnen sind und dass die Betreffenden mich verstehen. Das sind doch ganz wenige Menschen. Ist ein gutes Leben auch ohne Freundschaften möglich? Also ich glaube, dass die Freundschaften zunächst einmal die Basis sind für das ruhige Lebensglück. Partnerschaften sind aufregender, aber sie sind durch die Erwartungen, die wir haben und durch das ständige oftmals Zusammensein, sind Partnerschaften auch erheblich schwieriger. Also in Partnerschaften, da kommt so der Urschleim der Gefühle, also von Eifersucht und Gekränktheit viel mehr zutage. Und die ruhige Basis, das Fundament eigentlich unseres Lebensglücks, das sind Freundschaften. Und das zeigen auch alle, weltweit alle Untersuchungen, dass wer gute Freundschaften hat, ist zum einen glücklicher, ausgeglichener und zum anderen lebt er auch erheblich länger. Also man sieht, dass man ohne Freundschaften eigentlich gar nicht leben kann. Was ist denn, wenn ich aber keine Freunde oder vielleicht nicht genug Freunde habe? Also ich habe nämlich den Eindruck, dass man vor allem mit dem Alter irgendwie schwierige Freunde findet. Also so ist zumindest, also die Erfahrung habe ich selber gemacht, dass ich mir den Eindruck habe, dass man in der Schule noch oder irgendwie später an der Uni ja schon fast zwangsläufig gleichgesinnte Menschen kennengelernt hat. Und im Erwachsenenalter wird es immer seltener. Also wo lerne ich im Erwachsenenalter potenzielle Freunde kennen? Schwierige Frage. Wir haben natürlich, wenn wir jünger sind in der Schulzeit, auch im Studium, haben wir natürlich Gruppen, wo wir ständig Menschen treffen, also wo Freundschaften sich relativ leicht ergeben. Und wir müssten, wenn wir älter sind, mehr lernen, auf andere Menschen zuzugehen. Und tatsächlich ist es so, dass im Durchschnitt in 7 Lebensjahrzehnt Menschen normalerweise eine Freundschaft verlieren. Und besonders tragisch ist die Zeit um 50 herum, also in der Lebensmitte, weil viele Menschen dann merken, wie schnell man auch Freundschaften verliert. Also bei den Alltagsfreundschaften ist es so, dass innerhalb von 7 Jahren verlieren wir 50% unserer Alltagsfreundschaften, weil der Betreffende heiratet, andere Lebensgegebenheiten hat, woanders hinzieht. Und viele Menschen sind davon so irritiert, gekränkt, dass sie dann nicht mehr in neue Freundschaften investieren. Und das wirkt sich natürlich verhängnisvoll im Alter aus. Es gibt aber auch die andere Hälfte von Menschen, die anderen 50%, die neugierig bleiben und die den Wandel des Lebens akzeptieren. Und das sind diejenigen, die auch im Alter sogar bessere Freundschaften haben, weil grundsätzlich ist das Alter eigentlich auch geeignet, dass wir gute Freundschaften haben, weil wir sind im Alter oft selbstbewusster, wir haben mehr Menschenkenntnis. Wir wissen, wo man den anderen ändern kann und wo nicht. Und wir haben viel Zeit. Und insofern ist das Alter eigentlich eine Gelegenheit, gute Freundschaften zu finden, obwohl ich Ihnen recht gebe. Auch bei mir ist es so, dass gute Freunde sich in den letzten Jahren zurückgezogen haben, weil es ihnen nicht gut geht, weil sie krank waren, weil sie zu den Kindern gezogen sind. Also es ist eine Herausforderung im Alter, immer wieder neugierig auf andere zuzugehen. Was für weitere Eigenschaften bräuchte man, um ein guter Freund, eine gute Freundin zu sein? Also wir bräuchten zunächst mal ein gutes Selbstbewusstsein, um überhaupt auf Leute zuzugehen. Weil die meisten Menschen haben Schwierigkeiten, spontan auf andere zuzugehen, weil sie Angst haben zu stören und weil sie denken, sie drängen sich auf und der andere wird doch keine Zeit haben. Also wir tun uns wirklich schwer, einfach mal andere anzusprechen. Und da muss man eines wissen, Freundschaften beginnen meistens banal. Also Freundschaften beginnen, indem man dem anderen die Frage stellt, sag mal, das Wetter ist ja heute besser geworden, als man heute früh dachte. So banal beginnen meistens Freundschaften. Und dann vertiefen sich natürlich sehr schnell die Freundschaften hin auf andere Themen. Und dann ist aber das Problem, wir müssen zunächst einmal ungefähr 20 Versuche machen, also auf Menschen zugehen, bevor dann aus einem solchen Freundschaftsversuch wirklich eine Herzensfreundschaft wird. Und wenn Sie die Frage stellen, wie kann man jetzt Freundschaften verbessern? 60% der Deutschen sagen, dass wir unsere Freundschaften erheblich verbessern können. Wir müssten vor allem uns Zeit nehmen für Freundschaften. Also ich schlage mal vor, dass man einen Abend in der Woche einmal für Freundschaften reserviert. Nicht die Freundschaften fallen, wenn man Kinder hat, ein Haus baut, Karriere macht, Schwiegereltern hat. Die Freundschaften fallen schnell hinten runter. Wir müssten uns Zeit nehmen und müssten uns dann überlegen, wie können wir wirklich die Freundschaften, sagen wir mal, intensivieren. Und wenn man das ganz genau nimmt, dann müsste man sagen, die Verbesserung der Freundschaften fängt bei der Freundschaft mit sich selbst an. Wir müssten eigentlich selber uns Fragen stellen, nämlich, was macht dein Leben aus? Was ist das Interessante? Was willst du noch immer im Leben erreichen? Weil wenn wir selber ein intensives Gefühl für unser eigenes Leben haben, das ist der Resonanzboden, das sind die Fragen, mit denen wir auf andere Menschen zugehen. Und dann sind wir auch in der Lage, quasi anderen Fragen zu stellen und interessante Fragen zu stellen, die die Freundschaften beleben. Also erstmal seine eigene beste Freundin zu werden, sozusagen, bevor man wie eine gute Freundin für andere sein kann. Ja, häufig. Hm. Wobei man eines sagen muss, es gibt Menschen, die etwas sehr Verlässliches haben und sehr soziale Eigenschaften haben und die sind tatsächlich für andere beste Freunde. Also zur Freundschaft gehört eigentlich normalerweise eine ganz banale Fähigkeit, nämlich zuzuhören und auf den anderen einzugehen. Das sind so die, oftmals so die Kerneigenschaften von Freundschaften. Und angenommen, jetzt habe ich Freunde, die Freundschaften sind mir wichtig, ich entscheide mich immer wieder aktiv für Freundschaften und nehme mir eben die entsprechende Zeit, um Freundschaften zu pflegen. Aber selbst dann wird es ja wahrscheinlich irgendwann mal schwierig, zumindest kenne ich keine Beziehung, wo es dann doch nicht zu Reibungen kommt. Und es muss ja nicht zwingend irgendwie zu einem so offen ausgetragenen Konflikt kommen. Aber dennoch, man spürt irgendwie lebt man sich auseinander und irgendwie der andere wird einem irgendwie fremd. Irgendwas bleibt unausgesprochen, man kann es aber selber nicht greifen, woran es liegt. Haben Sie da einen Rat, wie man da so am besten vorgeht? Zunächst einmal ist natürlich klar, dass wir, wenn wir einen Konflikt haben, einen Konflikt spüren, dass es gut wäre, diesen Konflikt anzusprechen. Und wir sind leider in Deutschland sehr konfliktscheu. Also wir warten lange Zeit ab und haben große Mühe, mit dem anderen darüber zu reden. Und jetzt schildern Sie ja richtig, dass es manchmal so ist, dass dort eine Entfremdung passiert. Man kann das gar nicht genau beschreiben. Nicht? Aber man könnte ja sich dann mit dem guten Freund treffen und dem anderen sagen, weißt du, ich kann nicht genau spüren, was das ist. Ich kann das gar nicht festmachen. Aber ich habe das Gefühl, dass in der letzten Zeit irgendetwas zwischen uns steht. Nicht? Das kann man ja ansprechen und reden, wenn man etwas mutiger wäre. Und was wir bräuchten dazu, ist eine diplomatische Streitkultur. Also wir müssen in der Lage sein, dem Freund zu sagen, weißt du, diese Freundschaft mit dir ist mir wichtig und du hast ausgesprochen positive Eigenschaften. Ich will das auch nicht verlieren und merke aber, dass ich irgendwie Angst habe, dass da was auseinandergeht. Könntest du mir erklären oder sagen, geht's dir auch so? Oder was passiert da eigentlich zwischen uns? Das wäre so die größte Kunst eigentlich von Freundschaft, dass man das anspricht. Es ist klar, dass man Gemeinsamkeiten für eine Freundschaft braucht. Ich frage mich aber, wie viele Unterschiede sozusagen sein dürfen oder vielleicht auch, wie die Freundschaft förderlich sind. Also ich habe immer so den Eindruck, man bewegt sich ja immer so in seiner eigenen Blase und ist umgeben von gleichdenkenden Menschen. Aber können Freundschaften auch zwischen Menschen funktionieren, die beispielsweise eben unterschiedlichen Alters sind, also wirklich aus unterschiedlichen Generationen oder aus anderen sozialen Verhältnissen kommen oder unterschiedliche kulturelle Hintergründe haben, etc. pp. Ist das wünschenswert, beziehungsweise ist das überhaupt machbar? Ich fange jetzt mal von vorne an. Wir haben ja ähnlich auch in Partnerschaften immer die Frage, sind es eher die Gemeinsamkeiten oder ist es eher das Trennende, was in einer Freundschaft wichtig ist? Und man muss sagen, Freundschaften beginnen zunächst einmal immer, wenn ich den anderen sympathisch finde. Also ich muss ja irgendwas haben, was mich zum anderen hinzieht und was ich interessant finde. Und die Gemeinsamkeiten sind sicherlich zunächst mal die Basis. Also ich brauche, was die Lebenswerte anbetrifft, wie ich das Leben sehe und verstehe, was den Humor anbetrifft, was den Wunsch nach Nähe anbetrifft, da brauche ich Gemeinsamkeiten. Und was den Charakter anbetrifft, die Persönlichkeit, da ist es häufig so, dass man eher die Unterschiede sucht. Also dass derjenige, der etwas zurückhaltend ist, der sucht dann eher jemanden, der stürmisch ist. Und das ergänzt sich. Ich selber bin auch mit Menschen befreundet, die zum Teil erheblich jünger sind als ich. Ja. Ich glaube, dass es grundsätzlich geht. Aber es wird in manchen Bereichen dann, wenn man sich unterhält, wird es doch so sein, dass der andere einen nicht gut versteht. Zum Beispiel in meinem Alter, ich gehe es auf die 80 zu, da spielt das Thema Krankheit und dass man weiß, irgendwann ist das Leben zu Ende und dass man sehr auf die Gesundheit achtet und viel über Gesundheit redet, das spielt eine große Rolle. Und wenn ich mich mit gleichaltrigen Freunden treffe, ist die erste Frage immer, wie geht es dir? Und damit ist gemeint, wie geht es dir gesundheitlich? Wenn ich aber mit Leuten befreundet bin, die, sagen wir mal, 30 Jahre jünger sind, also um die 50, und die stellen jemandem die Frage, wie geht es dir? Und dann meinen die mehr das seelische Glück, ja? Oder meinen die Partnerschaft, die Ehe. Also insofern ist es so, dass wir, je älter wir werden, haben wir unterschiedliche Lebensthemen. Und wir können uns dann nicht in jedem Lebensthema so mit dem anderen austauschen, dass der andere sich verstanden fühlt, weil das eben nicht mehr leben, wenn wir ein anderes Alter haben, leben wir teilweise auch in einer anderen Erfahrungswelt. Aber die Frage quasi, wer kann miteinander befreundet sein? Es gibt ja auch tendenziell immer die Frage, können Männer und Frauen miteinander befreundet sein? Oder wie ist das mit unterschiedlichen Kulturen? Das muss man im Einzelfall dann wirklich prüfen. Das war Herr Dr. Wolfgang Krüger, der ist Psychotherapeut und Buchautor und hat unter anderem das Buch Freundschaft beginnen, verbessern, gestalten geschrieben. Ein sehr lesenswertes Buch mit vielen praktischen Tipps für tiefere Freundschaften und somit auch ein besseres Leben. Passing by, listening to the wind of change. Did you ever think storm wind. Then we ring the freedom bell for peace of mind. Then your balalaika sing what my guitar wants to sing. Das war das Lied Wind of Change von den Scorpions. Das hat sich meine Oma gewünscht und deshalb habe ich das heute mit in die Sendung genommen. Liebe Grüße gehen raus an der Stelle. Meine Mitmoderatorin hat direkt die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil sie sich dachte, ach nur, weil wir jetzt einen Beitrag über ältere Menschen machen, müssen wir ja nicht gleich sowas spielen. Aber ja, da sieht man schon, wie viel Meinung in so drei Generationen aufkommen kann. Bei uns geht es jetzt weiter mit dem Thema Freundschaft und wie man eigentlich als alte Person noch Freundschaft finden kann. Ich unterhalte mich jetzt als nächstes mit Jolene Reetz. Sie ist dabei beim One Community Projekt. Das One Community Projekt organisiert viele Events und auch Konzerte, wo sich Menschen begegnen sollen, wo Integrationsarbeit geleistet werden soll und wo ja Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Alters einfach aufeinandertreffen und sich begegnen sollen. Die haben zum Beispiel unter anderem einen Tanz organisiert mit Seniorenheim aus der Gegend und da wurden Tänze eingeübt, die dann bei einem Ball ausgeführt wurden. Darüber erzählt sie aber auch selber gleich noch mal ein bisschen mehr. Das Ganze geschah in Zusammenarbeit mit dem Integrationsbüro der Stadt Dessau und mit dem Singer und Songwriter Adetayo Tutipsi Manuva, der auch selber Konzerte in Altenheimen gibt und an dem Projekt schon seit sehr langer Zeit beteiligt ist. Darüber gab es dann auch einen Film mit dem Namen Noch einmal Walzer unter der Regie von Robert Benell. Dieser Film tourt gerade durch ganz Deutschland und wird von den Mitwirkenden dort nochmal jeweils vorgestellt. Und genau, jetzt möchte ich zu meinem Gespräch mit Jolene kommen. Und auch Jolene Reetz habe ich als erstes erstmal die Frage gestellt, was denn Freundschaft eigentlich für sie bedeutet. Also ich denke, Freundschaft ist einfach so ein bedingungsloser Zusammenhalt, den man in der Person findet und der sich im Idealfall auch langfristig hält, dass man eine Person hat, auf die man sich verlassen kann, mit der man gerne Zeit verbringt und ja, einfach eine Beziehung, die sich nicht belastend anfühlt, sondern ja, eben eher in schwierigen Situationen hilft und in den schönen die Momente noch schöner macht, als sie sowieso schon sind. Mhm. Ja, wow. Okay. Wie ist denn dieses Projekt entstanden und was war das Ziel dahinter? Also unser großes Ziel ist es schon länger, Brücken zwischen Generationen und Nationen zu bauen. Und das One Community Projekt ist eine Projektreihe mit verschiedenen Teilen, die alle dieses Ziel, Menschen zusammenzubringen, unabhängig von ihrem Alter, unabhängig von ihrer Herkunft und ihrer Geschichte. Dieses Ziel verfolgen diese Projektteile. Und wir haben das mehrmals gemacht

ja, oder die man einfach zusammensitzt, Musik hört, Musik macht und dass das auf jeden Fall ein guter Ansatzpunkt ist, um Kontakte zu älteren Menschen zu bekommen, ja, und da vielleicht hoffentlich auch Freundschaften zu knüpfen. Das war Juline Reetz vom One Community Projekt. Das One Community Projekt setzt sich für Integrationsarbeit ein und versucht das auch immer mit ein bisschen Musik zu machen, also beispielsweise über die Organisation von Konzerten. Dabei ist auch der Singer und Songwriter Too Tipsy, der selbst Songs produziert und auf Spotify veröffentlicht. Und da habe ich mal ein bisschen reingehört und würde euch jetzt gerne den Song Jar Jar vorspielen, der im Jahr 2023 entstanden ist. Take some mud from my pants. Make a document to get this kill away. I see where come down from this fence. Hello, mademoiselle. What is my offense? Come off it, talk to me. Let's make an appointment. It no matter if I see no your father. But the thing where I want chop, they make me the pago. I'm a lion, I'm just getting started. I'm a day battle. You bad. Let's make an appointment. It no matter if I see no your father. But the thing where I want chop, they make me the pago. I'm a lion, I'm just getting started. I'm a day battle. You bet. Dieser Song von Too Tipsy leitet uns jetzt ganz entspannt in unser nächstes Interview, was ich mit Elke Schilling führen durfte. Elke Schilling ist die Vereinsgründerin vom Silbernetz. Das Silbernetz ist ein telefonisches Angebot für Menschen über 60, wo man einfach anrufen kann und sich einfach mal nett unterhalten kann mit Leuten verschiedenen Alters. Und gegründet wurde es, um einen Zugang zu älteren Menschen zu finden, in den Austausch zu kommen und im besten Fall sogar eine Freundschaft zu vermitteln. Und darum geht es ja in unserem Beitrag, noch im Alter Austausch finden und Freundschaften finden. Und mit Elke Schilling habe ich mich ganz viel unterhalten über welche Möglichkeiten gibt es da überhaupt noch für ältere Personen oder wie ist überhaupt die Situation von älteren Menschen, welche Schicksale gibt es da und inwiefern treffen die eigentlich auch in der Realität wirklich zu. Am besten erzählt sie euch einfach selbst noch ein bisschen was übers Silbernetz. Also unser Silbernetz ist eigentlich ein dreistufiges telefonisches Angebot. Das ist einmal die Hotline, wo ältere Menschen ab 60 anrufen können, um ein Gespräch zu finden. Und wir vermitteln Silbernetz-Freundschaften, also Ehrenamtliche an, ältere Anrufer, die sich das wünschen, dass sie einmal in der Woche von einem ganz bestimmten Menschen, der ihnen vermittelt wird, angerufen werden. Und das sind dann tatsächlich öfter mal jüngere Menschen, aber es sind auch zum Teil sehr alte Menschen. Also es geht über alle Generationen, dieser Vermittlungsdienst. Wie ist denn das Projekt eigentlich entstanden? Ja, ich bin von 2011 bis 2017 war ich hier in Berlin-Mitte Seniorenvertreterin. Mhm. Und das ist in Berlin so, dass die quasi auf vier Jahre gewählt werden, die Seniorenvertreter, und dann so Sprachrohr der Menschen ab 60 im Stadtbezirk sein sollen. Aber wie kann ich Sprachrohr von jemandem sein, den ich nicht kenne? Ne? Da ist mir halt in dieser Arbeit aufgefallen, dass man so wenig alte Menschen wirklich erreichen kann. Und dann ist mir auch noch passiert, dass mein Nachbar, der mir beim Einzug geholfen hat, ein alter Herr, in seiner Wohnung verstorben ist, ohne dass das irgendjemand mitgekriegt hat, außer mir dann schließlich, die ich das dann auch gemeldet habe. Mhm. Und das war für mich der Punkt, wo ich sagte, nee, so darf kein Mensch sterben. Und deswegen habe ich mich dann halt auf den Weg gemacht und nach einer Lösung gesucht. Und das Silbernetz, das ich dann in England als die Silverline Helpline kennengelernt habe, schien mir eine sehr gute Idee. Und dann haben wir es umgesetzt in der Gruppe. Genau. Ich habe mich nämlich auch, oder wir haben uns die Frage gestellt, wie findet man im Alter denn überhaupt noch Freundschaft? Und wie würden Sie denn sagen, sind noch so die Chancen als ältere Person, die vielleicht nicht mehr ganz so mobil ist, nicht ganz so digital unterwegs ist? Wo finden denn ältere Menschen eigentlich noch neue Kontakte? Das ist tatsächlich eine gute Frage, weil Sie haben auch gleich die beiden Einschränkungen mitgesagt. Wer nicht mehr mobil ist und nicht im Internet unterwegs ist, hat es richtig schwer. Mhm. Weil wie soll man, wenn man nicht mehr rauskommt aus der Wohnung, noch Freundschaften schließen können? Das passiert in der Regel nicht. Und Fakt ist leider auch so, dass die Menschen ungern letzten Endes ins Seniorenheim ziehen. Die meisten bleiben, solange es irgend geht, zu Hause und nehmen damit auch diese Isolation in Kauf. Also für uns ist es diese Tatsache, dass wir einmal dieses Gespräch anbieten und manche unserer Anrufenden sind tatsächlich schon seit 7 Jahren bei uns und rufen regelmäßig an und wissen, wer bei uns alles am Telefon sitzt, also natürlich anonym, aber dennoch, die Stimmen kennen sie und dann gibt es dann auch schon so eine Vertrautheit. Für manche sind wir wirklich die einzigen Ansprechpartner, die sie überhaupt noch haben, neben ihrem Pflegedienst, der ja nicht zum Reden, sondern zum Pflegen kommt. Ja, und ansonsten, wenn die Leute, die uns anrufen, noch mobil sind, dann können wir sozusagen mit der Frage, ja, wo leben sie denn eigentlich, versuchen in ihrem Wohnumfeld die Möglichkeiten zu finden, wo sie wieder hingehen können, wo sie wieder Kontakt schließen können. Und das ist leider ziemlich schwierig, weil alte Menschen ja auch diese ganzen hässlichen Vorurteile gegen das Alter im Kopf haben. Also der Spruch von alten Leuten, dass ich gehe doch in keine Begegnungsstätte, das sind doch nur alte Leute und die reden nur über Krankheiten. das ist mir damals als Seniorenvertreterin oft begegnet. Und mit diesem Vorurteil, dass dort nur über Krankheiten gesprochen wird, verbietet man sich ja praktisch eine Möglichkeit, wieder in Kontakt mit Gleichaltrigen oder ähnlichen oder anderen alten Menschen überhaupt zu kommen. Und das versuchen wir am Telefon den Leuten auch klar zu machen. Es gibt ja, da sind sicherlich auch Menschen, die über Krankheiten reden, aber es sind garantiert auch welche da, mit denen sie was Gemeinsames unternehmen können. Mhm. Und so dieses Vorurteil abzubauen, das versuchen wir auch am Telefon. Genau. Dann ist auch noch eine Frage, die mir in den Kopf gekommen ist und die auch ganz gut dazu noch passt. Wie verändert sich denn eigentlich so die Stellung von Freundschaft im Alter und so die Bereitschaft, überhaupt neue Freundschaften zu schließen? Ich denke, die Bereitschaft ist durchaus da, bloß die Gelegenheiten werden halt viel weniger. Weil ja, es gibt wenig Orte, wo alte Menschen sich treffen können. Gerade mal so, wenn man Glück hat, in der Umgebung eine Begegnungsstätte. Da gehen aber nicht allzu viele oder da gehen nicht alle hin, so rum. Ja, und wo kann man denn mit anderen alten Menschen noch in Kontakt kommen? Bei der Volkshochschule möglicherweise, beim Wandern, also in irgendwelchen Gruppen, bei der Wassergymnastik. Also ja, es gibt aber wesentlich weniger Möglichkeiten, mit anderen Menschen wieder in Kontakt zu kommen, als das ein junger Mensch hat, der ja durch Arbeit, Beruf, Ausbildung und tägliches Unterwegssein eigentlich ganz viele kennenlernen könnte. Aber wir wissen ja inzwischen, dass auch für junge Menschen Einsamkeit inzwischen ein wirklich gravierendes Thema geworden ist. Mhm. So, also von daher junge Menschen haben mehr Chancen, mehr Gelegenheiten, mehr Möglichkeiten und sie tun sich, glaube ich, auch schwer, wieder neu in Kontakt zu kommen, wenn sie in die Einsamkeit gestürzt sind. Dazu würde mir jetzt einfallen, also unter jungen Generationen, so wie ich das kenne, denkt man sich schon manchmal, ach, man hat ja so viele Möglichkeiten, man kann ja an jeder Ecke eine neue Person finden und da gibt man vielleicht auch manchen Menschen gar nicht mehr unbedingt so die Chance und die Zeit, sich überhaupt noch kennenzulernen, auch wenn es jetzt vielleicht sogar vom ersten Moment an richtig gut geklappt hat. Wie ist das dann bei älteren Menschen, wo diese Flüchtigkeit gar nicht mehr so vorherrschend ist? Würden Sie sagen, dass dann die Kontakte mehr geschätzt werden? Also ich denke, die Kontakte, die man hat, die werden auch wirklich gepflegt. Wenn man da einen verliert, ist man tief traurig und fragt auch noch ganz dolle nach, wie kann das passieren, was habe ich falsch gemacht, was kann ich verändern, damit ich diesen Kontakt bewahre. Weil da auch so eine Klarheit ist, dass das, was verloren geht, ganz schlecht wieder geholt werden kann. Also und trotzdem, es ist einfach so, je älter ich werde, desto mehr Menschen, die mich über mein Leben lang begleitet haben, verschwinden aus diesem Leben. Weil sie sterben weg, sie ziehen weg, sie haben andere Lebensumstände, sie verlieren oder sie gehen selber aus dem Kontakt, weil es ihnen zu viel wird. Also es ist für ältere Menschen sehr viel schwerer als für junge, wieder neue Freundschaften zu schließen, wenn sie ihre alten verlieren. Und da kommt man ja auch schnell so in ein Denken von, man will ja auch niemanden belasten. Kann ich mir vorstellen. Ja, das ist auch so ein typisches, das ist auch so ein Spruch von alten Menschen. Ich will doch niemandem zur Last fallen. Und das ist auch, das versuchen wir am Telefon unseren Anrufen auch auszureden. Weil wir wissen ja eigentlich, dass ein ganz normaler Mensch gerne hilft. Er will nur darum gefragt werden. Und wenn ich Hilfe brauche und nicht die Frage stelle, kannst du mir bitte helfen, dann bin ich halt allein. Diesen Mut zu fassen, dem anderen die Gelegenheit zu geben, mir zu helfen, ist eigentlich was ganz Großartiges. Da entsteht immer was ganz Wunderbares dabei. Wie kann denn eigentlich auch der Austausch oder der Kontakt mit Älteren unsere eigene Sicht auf unser eigenes Älterwerden verändern? Also wir kriegen ja von Kind an eigentlich diese ganzen negativen Vorurteile gegen das Alter eingeimpft. Also wenn Sie zu Ihrem Kollegen sagen, da siehst du aber alt aus, dann meinen Sie ja nichts Gutes damit, ne? Und das sagen ja schon Kinder zueinander. Also das ist ganz tief drin in den Köpfen, dass alt nicht gut ist. Und wenn ich aber positiven alten Menschen, also wir haben im letzten Jahr hier in Berlin eine Kampagne gemacht gegen Altersdiskriminierung mit dem Spruch, 7 Jahre länger leben. Weil, wenn ich als alter Mensch eine positive Einstellung gegenüber meinem eigenen Alterungsprozess habe, dann habe ich die Chance, 7 Jahre länger zu leben. Und ich finde, wenn ich so einen positiven alten Menschen als junger Mensch begegne, wenn ich eine nette Großmutter in der Familie habe, die völlig unüblich noch ganz dolle unterwegs ist und ganz viele Dinge macht und sich für vieles interessiert, das ist für einen jungen Menschen, denke ich, ein anderes Bild vom Alter, das er kriegt, als es normal in den Medien verbreitet wird. Weil dieser alte Mensch, mit dem er da im engen Kontakt steht, im familiären Kontakt steht, gibt ein ganz anderes Vorbild als diese so gern als Kostenproblem, pflegebedürftig, multimorbid und was weiß ich noch was bezeichneten alten Leute, von denen man so medial eigentlich immer wieder, die als Konfliktpotenzial zwischen Alt und Jung im Generationenkonflikt durch die Medien gejagt werden. Ja? Ich finde eigentlich diese Diskussion um den Generationenkonflikt, das generalisiert etwas, was natürlich gelegentlich passiert. Wir sind ja unterschiedlicher Meinung. Wir können uns ja auch aneinander reiben, alt und jung. Das ist völlig in Ordnung. Und wir können ganz viel voneinander profitieren, wenn wir miteinander reden. Das war Elke Schilling vom Silbernetz. Falls euch dieses Angebot selbst interessiert oder ihr euch auch schon mal gefragt habt, wie man Generationen verletzt und euch auch vorstellen könntet, selbst ein Teil davon zu werden, dann schaut doch am besten mal auf der Webseite vorbei, silbernetz.de, und werdet da vielleicht aktiv. Das wäre also unser Beitrag zur Freundschaft. Und was gibt es zu dem Thema noch Wichtiges zu sagen, Herr Dr. Krüger? Na, ich hätte nur eine Sache. Ich bin ja überzeugt, dass Freundschaften unendlich wichtig sind für uns selbst, auch für die Gesellschaften. Ich glaube, dass wir die großen Probleme, vor denen wir stehen, also von Kriegen in Europa, von Klimakatastrophe, von wirtschaftlichen Problemen, von Verunsicherung in der Gesellschaft, wir können diese Probleme nur gemeinsam lösen. Und ich beobachte mit einer großen Besorgnis, dass wir momentan sehen seit vielen Jahren, dass die Bedeutung von Freundschaften von Jahr zu Jahr eher abnimmt. Also Menschen kapseln sich eher ab, ziehen sich zurück oder wenn sie Kontakte haben, nur noch mit Menschen, die die gleichen politischen Meinungen haben wie sie. Also so die Vielfalt von Freundschaften geht etwas verloren und da bin ich der Meinung, wir sind wirklich im Leben darauf angewiesen, dass wir alle in gewissermaßen zusammenhalten, auch mit Menschen reden, die andere Meinungen haben und wo wir das Gefühl haben, dass so ein Zusammenhalt in der Gesellschaft erhalten bleibt. Der Widerhall. Tschüss und bis zum nächsten Mal. I thank God for you. For all the descending scales, the falling skies, so many shades of blue. The warmth you radiate, the path you led me to. I'm thanking God for you. broken through. And I thank God for you. For each time you caught me in my falling, answer to my calling, for what you made me do. Thanking God for you. It's just life inside unfolding, finding things once lost anew. Love and mercy will in time find and pull it through. Or maybe true, but shows itself as love and mercy, and what loving life can do.